pfeifen kein und laufen nicht weg. Wir tun alles, um am Leben zu bleiben. Blut bringt Blut und die Zeit macht den Rest. Was nicht ist, was sich bewegt, das Licht. Das sehen nicht, woher du kommst, nur wohin. Bis es irgendwann vergeht. Gewachsen auf Beton, Angst existiert hier nicht. Du bist Jäger und Beute zugleich. Das letzte Glied in der beschissenen Kette. Hier holt mein Atem. Woher du kommst, nur wohin du gehst. Was nicht ist, so was sich bewegt, das lebt. Das Werdende im Wandel, bis es irgendwann.